Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gastner und wir haben heute den Axel Jochwer da und Hallo. reden über KI unter anderem, aber auch, was er sonst so treibt und wohin das alles führt mit der KI und warum und wieso und weshalb. Und ob wir dann alle irgendwann so aussehen wie das Monster in so einem Hintergrund, ob das unsere neuen Overlords werden oder so. Das ist ein freundlicher Helfer, Ein der will. freundlicher Helfer, okay. Aber der Der hat hat sich irgendwie natürlich nur nur eine die gewisse Nase Spur ge des Blutes hinterlassen. Okay, er hat irgendwie sich eine blutige Nase geholt, scheinbar beim Helfen. Ja. Kommt ja gelegentlich vor, ne? Wenn man hilft, dann, ja. Ja, oder umgekehrt, der, dem er geholfen hat, hat Ach jetzt eine so, Blut. der, okay, ja. Axel, wer bist du und was machst du? Axel Jockwer, ich bin in Konstanz geboren, am Bodensee, wie du. Ja. Also, ich bin zwar in Singen geboren, aber Ja, das gilt da ja fast so, immer also, als. das ist ja praktisch, ja. Ja, ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit dem Thema Startups, war bei einigen dabei, habe vor 8 Jahren noch mal eins gegründet. Ansonsten investiere ich auch in junge Startups, berate Startups, halte ein paar Vorträge, solche Dinge aus der New Economy Blase, die ich jetzt schon seit 1995 ungefähr beobachte, Da hast beziehungsweise du ja noch. alle Hochs und Tiefs mitgemacht, ne? Ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich 95 durfte ich das erste Mal eine Webseite anschauen. Mein Vater hatte das im Büro und gesagt, du musst dir das angucken, das ist unglaublich. Und dann war ich auch ziemlich schnell angefressen von dem Thema. Ja. Ich weiß noch, wo ich die erste Webseite gesehen habe. Da hatte ein Kumpel, er war Jurist und deswegen hatte der irgendwie ein Modem und hatte irgendwie was. Es war irgendwie über die Telekom oder BTX oder so. Dann wurde BTX oder irgendwas, was man da hatte, wurde dann um Web erweitert. Und dann hatte er da so eine Startseite und man konnte sich so durchklicken. Da sage ich, du, da oben ist so eine Zeile. Glaubst du, man kann da was reintippen einfach? Also eine andere Webadresse, weil ich wusste schon, ich war schon online gewesen, war nur noch nicht im Web. Und wusste, es gibt halt Serveradressen und die könnte man ja vielleicht da eintippen. Sagt er, du, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht, dass man da was reintippen kann. Ja, Ja, aber also tatsächlich das warst du war halt das. am Anfang war das wirklich so, ja, nee, du kannst nur, da wurde es ja auch immer gefragt, wo ist eigentlich der Eingang vom Internet? Und ich so immer, hä, wie Eingang? Ja, also ich finde das einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Früher hat man ja auch gesagt, ich gehe ins Internet oder wie lange sind Sie im Internet pro Tag? Ja? Und das ist ja heute vollkommen am Thema vorbei, weil wir sind permanent alle ständig im Ja. Internet. Wenn wir ein Handy, eine Uhr, unser Auto, manchmal bei manchen sogar der Kühlschrank. Ja, hier bei mir sogar dieses Ding hier, ja, Ja, dieser du hast ja Ring. diesen Ring, ja, das Ja. stimmt. Also, Der misst dich die ganze Zeit und ja, damit die er pausenlos auch da. spielen. Der Ja, könnte der. jedem sagen, ob ich gerade flunkere oder nicht. Nein, tue ich natürlich nie. Und so weiter. Also, ja, es ist irgendwie wild, ne? Also es ist irgendwie. Ich hatte am Anfang relativ bald, habe ich auch gesagt. Also das war noch vor Webzeiten, ja. Also wirklich nur mit FTP und Telnet und weiß der Geier und Internet Relay Chat und Usenet und so. Ich habe gesagt, ich will einen Chip, ich will einen Chip da hinten irgendwie und ich will dauernd online sein, ja. Und jetzt habe ich zwar den Chip nicht da hinten, sondern halt in der Hand. Und im Endeffekt, ja, und wenn wir dann, also ob das mit den Brillen kommt oder nicht, vielleicht hast du da eine Ahnung. Manche sagen ja, die Brille ist das Handy der Zukunft, ja, zum Beispiel Mark, ja, Mark Z, sagt das, aber ich weiß es nicht. Aber lass uns mal noch die Schleife zurückdrehen. Wir hatten das erste Mal miteinander zu tun, als du netterweise das Barcamp Bodensee gesponsert hast, relativ früh, 2010, 2012, irgendwie so. Und da warst du noch in verantwortlicher Position bei Holiday Check. Das ist ja praktisch von Konstanz direkt einmal, wenn man einmal über die Grenze fällt, dann ist da Holiday Check ein Burda Corporation oder wie auch immer das heißt. Ja. Aber wie bist du denn, Wie bist du denn da hingekommen und wie war Holiday Check, als du kamst und wie war es, als du gingst? Ich bin tatsächlich, wie sehr typisch für eine frühe Startup-Zeit, über Bars and Buddies da hingekommen. Also ich hatte mich irgendwie an der Theke mit einem alten Freund unterhalten und der sagte, was machst du denn gerade? Und ich habe gesagt, ja, ich mache Marketing für eine Surfboard-Marke. Also wir hatten eine eigene Surfboard-Marke aufgebaut und parallel habe ich aber noch an der Hochschule, also an der Uni unterrichtet, und hatte auch einen kleinen Job da. Und dann, ja, was machst du für Marketing? Ich sage, ja, alles Mögliche. Also wirklich komplett durch die Bank von den Klassikern wie Events und Print und Kataloge bis hin zu Newsletter und Online-Marketing. Und haben wir, hä, bewirb dich doch mal, wir suchen da gerade jemanden bei Holiday Check. Bei Holiday Check, genau, bei Holiday Check. Und dann bin ich da hin und Holiday Check war da gerade, glaube ich, so irgendwie sieben. Vielleicht, ja, die haben gerade ein bisschen aufgestafft, also zwischen 7 und 10 Leute. Habe mich auch extra, weil das war so eines meiner ersten Bewerbungsgespräche überhaupt, habe mich auch extra schick gemacht. Also habe In den öffentlich Stralsund, in den angezogen. Stralsund-Anzug geworfen, oder? Richtig, richtig, ja. Habe ich noch Tatsächlich in nicht den Stehsonanzug geworfen. Ja, ich hatte ja mein Studium an der Spielbank verdient, und habe da auch genug Anzüge gehabt. So, und dann hieß es ja, was machst du denn alles? Und dann habe ich das auch so ein bisschen erzählt, kannst du dir das vorstellen? Und wir machen aber auch viele Dinge mit dem Fernsehen zusammen. Ja, okay, lass mal probieren. Und Holiday Check war damals, wie gesagt, klein, sehr agil, sehr frech, sehr, sehr lustig, auch coole Leute. Und dann haben wir relativ schnell aus einer Kombination von PR, also wir haben sehr viel Fernsehreportagen initiiert, wo wir unsere Marke nennen durften. Und ich war, glaube ich, insgesamt 70 Reportagen gemacht. Plus ein sehr sauberes SEO und SEA bereits schon. Also wir haben natürlich durch den User-Generated Content einen sehr starke SEO-Präsenz gehabt. Und wir sind sehr, sehr früh in das Thema Paid Advertising bei Google reingegangen, extrem früh, sind aber auch sehr, sehr schnell hochskaliert, also sind sehr stark einer der größten Kunden von Google Schweiz geworden, und haben nicht nur den Verkauf hochgetrieben, sondern parallel dazu natürlich auch den kompletten Unternehmenswert, den Umsatz, das Ergebnis und dann verkauft man ja auch relativ schnell der Teilkauf durch Burda. Und also genau gesagt durch die Tomorrow Focus. Und danach ging es halt auch richtig erst los, ne? Also danach ist Holiday richtig explodiert. Und als ich genau auf den Tag 7 Jahre später den Laden verlassen habe, waren es 350 Leute. Also tatsächlich so diese Phase von 7 bis 350 mitzuerleben, auch die gesamte Veränderung im Marketing, in der Technologie, in der Art und Weise, wie Menschen auch sich im Internet bewegen, zu erleben, das war schon sensationell. Ne? Also diese Zeit zwischen Anfang der Nuller bis Mitte der Zehner, da ist ja brutal viel passiert. Also Social Media Nummern sind da hochgekommen, YouTube ist hochgekommen, parallel mit dem mobilen Internet. Und also, du wirst dich sicherlich gut erinnern, keiner konnte sich ja wirklich vorstellen, 2006, 2007, dass Menschen dann mal wirklich online shoppen. Also habe ich immer gedacht, ja, das ist schon wichtiger, wird schon bestimmt Wobei wichtig. eBay gab es natürlich schon, ne, Ja, aber relativ nicht mit viele. dem Handy. Also du hast Nee, nicht mit relativ, dem Handy, nee, nee. ja, Also, dass du dass sie wirklich mit mobil Handy im shoppen, Kauf ja, auch dass sie, schon. ja, dass sie im Laden stehen und das, was es da gibt, Ja, doch lieber aber online kaufen. und allein schon so eine technologische Revolution wie die mobile Verfügbarkeit von Internet hat natürlich auch so ein Geschäftsmodell wie Holiday Checker noch richtig nochmal gepusht. Ne? Plötzlich konntest du ganz easy Fotos machen und hochladen. Plötzlich konntest du ganz schnell mal eben eine Hotelbewertung schreiben und eben nicht zu Hause am Schreibtisch das Ganze machen. Genauso hat das natürlich solche Dinge wie YouTube gepusht, hat das solche Dinge wie Facebook, und damals Twitter und so überhaupt erst groß werden lassen. Ohne Handy hätte es ja alles nicht gegeben. Also ich finde es immer faszinierend, wie Technologien dann auch Märkte komplett verändern. Ja. Ja, so auch Geschäftsmodelle erst groß werden lassen. Also ja nicht so, dass YouTube die erste Videoplattform war, aber Nee, da gab's, zum es gab richtigen andere, Zeitpunkt, ja. ja, zum richtigen Zeitpunkt da zu sein. Der Holiday Check war auch zum richtigen Zeitpunkt da. Ne? Wenn Ja. keiner wusste, dass wir Web 2.0 Internet zum Mitmachen, dass wir das sind. Vielleicht soll mal ganz kurz zwei Sachen, zwei Begriffe erklären. Also einmal vielleicht für die, die, ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die Holiday Check nicht kennen, ja. Also man kann sagen Reisebewertung, ne, im Wesentlichen. Ja, du sprichst Oder da schon Reise- und Hotelbewertungen. einen ganz Oder, spannenden oder. Punkt an. Ne? Also Holiday Check ist als Hotelbewertungsportal groß geworden. Konntest Hotels bewerten, das konntest du vorher in dem Maße nicht an jeder Ecke. Also es gab noch keine Google-Bewertung, es gab noch also TripAdvisor hatte noch null Bedeutung in Europa. Es gab aber auch diese ganzen Produktbewertungen, wie bei Amazon oder sowas, die gab es natürlich in dem Maße. So, und Holiday Check ging hin und hat gesagt, hey, wie war euer Hotel? Und allein die Tatsache, dass nicht offiziellen Marketingaussagen vertraut wird, sondern Testimonials und zwar anonymen Testimonials. Ne? Also nicht, du fragst normalerweise Freunde und Familie, wie war es denn bei euch, in welchem Hotel wart ihr? Aber dass du wirklich so der Masse vertraust, das war halt total neu. Und damit hat Holiday Check angefangen, dann hat sich überlegt, wie können wir denn das monetarisieren? Können wir das an Veranstalter, Reiseveranstalter irgendwie verkaufen? Können wir das an Reisebüros verkaufen? Oder können wir damit tatsächlich ein Online-Reisebüro befeuern? Und das hat sich halt ziemlich schnell herausgestellt, dass diese Kombination aus, ich habe gute Infos, mit denen bekomme ich auch Traffic auf die Webseite und dann monetarisiere ich die im eigenen Online-Reisebüro, dass das gutes Geschäftsmodell ist, ne? Und sich mal ganz klar dazu zu committen und zu sagen, hey, ich bin zwar ein Hotelbewertungsportal von meinen Wurzeln, aber ich bin ein Online-Reisebüro. Das hat ziemlich lange gedauert. Okay, also bei mir war das jetzt auch nicht, hatte sich auch nicht festgesetzt, dass ich da hätte auch buchen können. Wobei Kannst du die konntest Male, wo von ich jetzt, seit 2005 kannst du buchen da. ja, die Male, die paar Male, wo ich wirklich sowas online gebucht habe, also ich bin jetzt eh nicht so der Pauschalreisentyp. Das haben wir vielleicht mit den Kids drei oder viermal gemacht in der ganzen, deren ganzen Jugend. Ja, also das ist eher, keine Ahnung mehr. Und dann habe ich es manchmal über andere gemacht, über Leute, die ich kannte und so weiter und so fort. Also, dass ich es online gemacht hätte, das war da auch noch nicht, nicht so verbreitet. Ja. Gestern habe ich versucht, ein Hotel zu buchen, ja, habe alles eingetragen, war auch ein bisschen verwirrend, bis ich endlich die Stelle gefunden habe. So auch von der UX war es irgendwie scheiße, dass ich zuerst nicht gefunden habe, wo ich auf zwei Personen umstelle. Und dann in Friedrichshafen ein Hotel und dann kam ich zum Payment und habe gesagt, so, ich will jetzt zahlen. Dann kam mehr oder weniger ein leerer Bildschirm, wo oben links stand Payment, und dann kam ein Pop-up, ist schief gegangen. Da habe ich gedacht, okay, gibst ihm noch mal eine Chance, ne? Machst Reload irgendwie. Glücklicherweise war alles noch eingetragen, habe noch mal auf Payment gedrückt, ging es nicht. Und habe ich angerufen, habe gesagt, hey Freunde, und es war irgendwie eine spezielle Rate, ne? Also eine spezielle so Online-Sofortbuchung kostet billiger und so weiter. Und dann habe ich da einfach angerufen, habe gesagt, hey Freunde, also eure Online-Buchung tut nicht, und ich würde aber gern diese Rate da buchen. Ja? Und haben sie gemeint, ja, machen Sie. Ne? Also jetzt muss ich mal fragen, ob das Parken jetzt auch inklusive ist, muss ich aber gar nicht unbedingt dort. Aber das war so. Es war so nicht, zwar, es hat sich nicht angefühlt wie 2025, ja, dass du Ich in wollte einem es gerade sagen, Hotel das hört sich auf jetzt eher Zahlen wie drückst und das nicht tut. 2005 an. Das ist ja wohl, ne? Also es war jetzt auch das, ich sage jetzt mal, das günstigste Hotel in Friedrichshafen, ja. Aber eigentlich würde man ja denken, der ist günstiger, weil wenigstens die digitalen Prozesse funktionieren, ja. Aber, also ich nenne jetzt keinen Namen, Ja, aber also also. wir können, glaube ich, eine komplette Stunde nur mit dem Thema Veränderung im Buchungsverhalten, Travel Technology. Vermarktungskanäle von Hotels, können wir eine ganze Stunde drüber reden. Nee, also war nicht meine Absicht, genau. Und über UX können wir noch mal eine Stunde Oh ja, reden. nochmal 2 Stunden. Also, was ich so, ja. Aber Ich ich glaube, glaube, was. du willst ja über AI reden, ne? Das ist Ja, ja wir das. wollen über AI reden. So, erzähl mal, was ihr momentan macht, wie AI da reinspielt und wo du denkst, wo das endet. Das ist so der Plan für den Rest der Zeit, genau. Ja. Also ich hab ja in den letzten 20 Jahren sehr, auch sehr viel Vorträge gehalten, ne? Und da ging auch immer so, eines der Themen war so, ja, Digitalisierung und wie wird denn die KI das mal verändern? Also die künstliche Intelligenz, wie wird das? Und dann war immer so, ja, also wenn du kreativ bist, wenn du irgendwie ein gutes Brain bist, dann wird sich für dich nichts ändern. Musik, Kunst, das wird immer gleich bleiben. Aber Illustration, ne? Mein Hintergrundbild, ja. wenn du Lagerarbeiter bist oder Taxifahrer, da musst du dir Sorgen machen. Und alle hochstandardisierten Prozesse, die werden irgendwann mal durch künstliche Intelligenz ersetzt, ne? Weil das wird so. Und dann ich habe immer wieder darüber gesprochen und dann kam ja mal irgendwann 2021 und OpenAI hat ChatGPT 3.5 released und Riesen-Euphorie und jeder dachte so plötzlich, oh wow, ganz einfach zu bedienen, ist ja immer die UX, ne? Du weißt. Ganz einfach zu bedienen, intuitiv und wow, kreativ, Ergebnisse. Boah, das schreibt ja richtig gut. Und 3.5 war noch relativ schlecht, ne? Aber es hat schon ziemlich gut geschrieben. Und ich hatte davor ganz viele Versuche gemacht, um Texte automatisch zu individualisieren und Content zu erstellen. Ich bin wirklich einer meiner wenigen Talente ist, ich kann gut schreiben. Das konnte ich wirklich von Kindesbeinen an. Ich habe gutes Gespür für Sprache. Ich bin miserabel, wenn es um Mathematik geht. Das musste ich mir schwer erlernen, aber ich kann wirklich gut schreiben. Und dann dachte ich mir so, wow, das greift ganz andere Gruppen plötzlich an. Ja, also Social Media Schreiber, Blogtexter, PR-Leute. Tatsächlich sogar vielleicht komplett Autoren. Und dann ging das ja noch weiter. Plötzlich ging Bild und Video los und so. Und Musik, ja, Musik. Musik, wie schnell du, also, das hätte ich nie erwartet. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Ich habe 2017, 18 habe ich ja zusammen mit zwei anderen Baltimore gegründet und wir machen so quasi Content Marketing as a Service für Immobilienmakler zur Lead-Generierung. Ne? Also ein bisschen das ist eine Marketing-Technology. Software as a Service, also du kannst als Immobilienmakler da dich ein Abo buchen und dann hast du quasi unendlich viele Materialien, also Werbematerialien, aber auch so Ratgeber zur Lead-Generierung, Landing-Pages, um quasi selber ein gutes Online-Marketing machen zu können. Und bei uns war immer das Problem, ah, wie kriegen wir denn das individualisiert? Ja, okay, du kannst irgendwie 500 Makler in Deutschland, das geht noch, dass sie ähnlichen Content haben und ähnliche Werbemittel, aber irgendwann kriegst du es nicht mehr höher skaliert. Und dann kam halt mit der KI plötzlich die Möglichkeit, oh wow, du kannst ja die ganzen Prozesse voll durchautomatisieren. Also wir haben dann relativ schnell so ein Ding gebaut, das nennen wir Content Creator. Da sagt der Makler, gut, was für ein Thema? Und da hat er erstmal so eine Leiste von 30 Themen aus seinem Umkreis, ne? Immobilie in der Erbschaft, Immobilie in der Scheidung, Preisfindung, Sanierung, lauter so ein Zeug. Wählt sich das aus, sagt dann, welcher Kanal, Facebook, Instagram, LinkedIn oder vielleicht ein Blogpost oder keine Ahnung. Und dann wählt er sich noch ein Bild aus und dann kann er sagen, ja, lass doch mal die Flux-KI da drüber laufen. Klick. Dann werden ohne Ende Kampagnen dazu erstellt. Also kannst du dann aussuchen, welcher dieser Facebook, okay, da ist es, dann klick auf Planen und raus damit. Wenn du sagst, hey, ich will mal ein ganz neues Thema haben, kannst du sagen, schlag mir mal ein neues Thema vor. Wupp, hast du plötzlich neue Themenvorschläge, wo du nicht mal in Kreativprozesse gehen wirst. Oder du hast eine kleine Idee, machst drei Keywords, machst dir daraus ein schönes Thema. Klickst du drauf, hast du einen Blogpost. Klickst du nochmal drauf, kannst du veröffentlichen. Ne? Das sind natürlich Dinge, die. Wo du früher ein Heer von klugen Schreibern und Textern brauchtest. Und genau so etwas ist jetzt bei uns in der Klientel nicht möglich, weil die haben nicht die Skills. Die können das auch gar nicht einkaufen, weil es ist viel zu teuer. Und gleichzeitig haben sie schon auch eine große Konkurrenz durch die Digitalen, also auch die Immobilienmakler. Und von dem her war das für uns tatsächlich, also nicht, ich würde sagen, nicht eine Rettung, aber es hat das Geschäftsmodell voll skalierbar gemacht, weil ich kann ja prinzipiell auch einmal sagen, so, und jetzt mach mir das bitte auf Rätoromanisch, ne? Oder auf Portugiesisch. Wir hatten dann parallel auch noch ein anderes Produkt gebaut, heißt Mark Hero, also Mark Ero, so wie der Marketing Hero, wo du quasi komplett branchenunabhängig dir sowas machen kannst. Und es ist schon faszinierend, wie die Qualität gut ist und quasi in einem 3-Monats-Update-Zyklus von OpenAI immer besser wird, ohne dass du irgendwas machst. Okay, Ja. ja. Ihr müsst immer das Genauso neue schau Modell dir. dranhängen und gut ist. Ja, genauso schau dir sowas wie Midjourney oder Sora oder so an, ja, wie schnell diese Modelle gut geworden sind. Also wir sprechen hier jetzt hier nicht mehr über so Entwicklungsschritte wie früher, wo du sagst, so ja, so alle 2 Jahre, alle 3 Jahre wird das mal richtig, sondern diese Geschwindigkeit ist echt Wahnsinn. Und ich mache ja parallel, halte ich noch viele Webinare für diese Themen, also unter anderem für Texten mit ChatGPT oder Prompt Engineering oder sowas, und stelle dann fest, wow, da sind Leute, die sind seit 20, 30 Jahren in dem Job, im PR-Bereich oder im Marketing-Bereich, und die arbeiten damit nicht oder nur ganz wenig, weil sie nicht dürfen, weil sie vielleicht kein Interesse dran haben, weil sie der Sache nicht vertrauen. Das wird schwierig, ne? Also du hast so einen Effizienzbooster damit und du kannst teilweise wirklich menschliche Kreativkraft, und das ist, ich weiß, da werden viele sagen, nee, nee, das wird nie, es ist nicht wirklich kreativ, aber du kannst menschliche Kreation ersetzen. Fertig. In der Qualität, wo du mit den Ohren schlackerst. Die zumindest für den Zweck, sagen wir mal, ausreichend oder mehr als ausreichend ist. Sagen wir es Ja. mal so rum, ja? Also Also das wenn Ding du jetzt. damit ein Buch schreiben willst, ich schreibe ja gerade noch ein Buch über Startups und Skalierung, dann brauchst du nicht darauf zu hoffen, dass der dir irgendwie richtig kreative, coole Gedanken, die noch sonst noch keiner veröffentlicht hat, dahin schreibt, ne? Aber Gut. mal so Wegwerftexte. Social Media ist ein Wegwerftext, ne? Ein Blog ist ein Wegwerftext. Der hat einen Zweck. Der muss so die Suchmaschine kitzeln. Das ist Technik. Das geht, ne? Also, das kriegt man auf jeden Fall damit easy hin. Und inzwischen halt auch ganz viele andere Sachen, was ganze Berufsgruppen meiner Meinung nach relativ schnell in Gefahr bringen wird. Ja. Ich mache mal ein Beispiel. Ich versuche das jetzt angemessen zu anonymisieren. Also ich habe ein, na gut, ich kann, na nee. Also ich habe eine Art Geschäftspartner, der halt Mist gebaut hat. Ne? Und da geht es um Versicherung und welche Versicherung zahlt was und was auch immer. Und gestern gab es so ein Gespräch noch mit einer dritten Person, die sich das alles angeguckt hat und auch eine Einschätzung abgegeben hat. Und vorher sagt er zu mir, ich habe davon ja keine Ahnung und das soll bitte alles die Versicherung machen. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ne? Also ist jetzt auch niemand mit einem akademischen Hintergrund, sagen wir es mal so. Und als nächstes kriegt diese dritte Person, also nicht ich, von ihm so ein Paper, ja, warum es sich so und so verhält und warum die Versicherung das und das so und so und warum er der das melden muss und warum die das bezahlen muss, ne? Und dann habe ich auch, als erstes habe ich dann zurückgeschrieben, gelobt sei die KI, ja, weil es vollkommen klar ein KI-Text war. Das war nichts, was ihm irgendein Jurist zusammengeschrieben hat oder sonst irgendwas. Und was mache ich als nächstes? Ich nehme das Ding natürlich, schmeiße es in meine KI und sag mal aus Sicht von meiner Seite des Vertrages, ja, also die Seiten waren recht klar verteilt, wer da was ist. Sag aus meiner Perspektive, sag mal, was davon zu halten ist. Und sagt, oh, das eine ist ganz nachvollziehbar und das andere ist. Und dann hat er mir zwei Sätze geliefert, die habe ich dann der dritten Person wieder zur Verfügung gestellt und habe gesagt, also, ja, also schwierig, ne? Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Also ich mache immer ich sage immer parodistisch, naja, also der eine schreibt seine E-Mail auf drei Keywords mit KI, der andere lässt die KI die E-Mails, lässt die KI die E-Mail wieder lesen und in zwei Sätze zusammenfassen und dann sagt er wieder drei Stichworte, was er antworten soll. Und ja, also im Endeffekt, wenn beide einfach nur zwei Sätze schreiben würden, ohne KI, wär's vielleicht effizienter jetzt in so einem Fall wie E-Mail-Dialog oder so, ja. Also ich bin mir da manchmal nicht sicher, inwiefern da so eine Art, kann man das denn nennen? Also so eine Art Perpetuum mobile, das natürlich aber nicht in null Energie verbläst, sondern viel Energie verbläst. So eine Art Perpetuum mobile besteht, wo alle immer nur zwischen ihre Kommunikation und die Außenwelt KI dazwischen hängen. Und dann auf der anderen Seite, also irgendwann kommt vielleicht der KI-Bot, sage ich jetzt mal so rum, der durch diese ganzen Angebote ich meine, gut, das gibt es jetzt ja auch schon, von den Immobilienanbietern dann durchblättert und mir dann sagt, okay, die zwei Objekte guckst du dir bitte an. Ja? Und dann ist zwischendurch jede Menge Energie verballert worden dafür, dass eigentlich kaum was passiert ist. Also. Finde ich einen interessanten Fall. Ja, die KI ist ein Stück weit opportunistisch, ja, und wird dir eher nach dem Mund reden, es sei denn, du instruierst sie in eine bestimmte Rolle zu Ja. schlüpfen und zum Beispiel auch Dinge ganz klar zu hinterfragen oder von verschiedenen Seiten zu betrachten. Du sprichst ja im Prinzip einen Job an, der nicht nur sehr angesehen ist, sondern auch ein langes Studium mit zwei Staatsexamina beinhaltet, und das ist die Juristerei, ne? Ne. Wenn ich heute einen Vertrag analysieren lasse, in welcher Sprache auch immer, dann baue ich einen guten Prompt dafür und bekomme in wenigen Minuten eine fachlich so relevante Antwort, wie sie mir ein regulärer Anwalt nicht liefern wird. Vor allem nicht zum Nulltarif. Und ja, es gibt Top-Anwälte und Top-Kanzleien, aber es gibt auch sehr, sehr viele Feld-Wald-Wiesen-Anwälte, Ja. die, glaube ich, hier schon an mancher Stelle ordentlich gechallenged sind. Das auch für Business-Analysten, also wenn ich jetzt einen Businessplan reinschmeiße oder irgendwie die P&L von irgendeinem Unternehmen, dann wird mir die KI eine mindestens genauso gute Antwort geben wie ein Junior-Analyst bei Ernst & Young oder bei McKinsey. Das ist einfach so. Diese Arbeit nach einer gewissen Struktur, ein Jurist denkt, muss in einer Struktur denken, muss mit Gesetzen denken. Ein Business Analyst denkt in KPIs, ja? Denkt in Kennzahlen, denkt in Verläufen, hat Formeln dahinter, hat Faustregeln, ob irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist eine unglaubliche Welt, die sich da auftut, wo du sehr schnell, und ich meine, denk nochmal an diesen Effizienzgewinn der Geschwindigkeit, wo du sehr schnell Dinge zum Nulltarif erhältst, für die du lange gebraucht und vorher viel Geld bezahlt hättest. So, ja, es kann selbstreferenziell werden. Das ist ja, glaube ich, das, was du gefallen hast, wie man KIs miteinander diskutieren lässt. Aber wenn du zwei Anwälte miteinander diskutieren lässt, kannst du unter Umständen auch. Nur es dauert halt einfach länger. Und ist Ich teurer. finde, und ist teurer, ja. Also was mich halt so umtreibt, weißt du, ich bin ja eigentlich von Haus aus Historiker und Politologe und Medienwissenschaftler und habe so ziemlich überall mal reingeschnuppert, noch an der Uni, das konnte man ja damals noch, also auch Philosophie und Literatur So habe ich es auch gemacht, ja. und Jura und Volkswirtschaft. Was mich wirklich umtreibt, aus einer historischen Perspektive ein Stück weit oder aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive: Es werden ganz viele Jobs, die heute hoch angesehen und hochbezahlt und maximal gesucht sind, die werden wegfallen. in der Menge Wegfall, nicht in der Top-Qualität. Ja, es werden nicht die Besten gehen müssen, sondern es werden Jobs wegfallen, die heute gesucht sind. Und ich habe, also allein aus meinem Umfeld, so mal ein bisschen gesagt, ich habe so einfache Anwaltsdienstleistungen, Vertragsrecht, Vertragserstellung, Finanzberatung, SEO, Suchmaschinenoptimierung. Ja, es ist ein technisches Thema, das kannst du relativ schnell. Viele Designdienstleistungen, ganz viele Designdienstleistungen, Website-Erstellung. Ich erstelle dir mit einem Prompt in einer Minute eine geile Landingpage, die brauchst du nicht mehr, nichts mehr dran zu basteln. Ja? Also Social-Media-Autoren, Content-Autoren für Blogs und so weiter. Also ich kann nur ohne Ende weiter, können wir das weiter durchgehen. Das sind aber alles Jobs, die sind heutzutage selten, gut bezahlt, gesellschaftlich anerkannt und werden gesucht. So. Welche Jobs wird die KI denn nicht ersetzen so schnell? Ich sage Jetzt bewusst hören wir schnell. zu, jetzt hören wir zu. Ja. Ja. Welche Ja, jetzt wird's wird spannend. bewusst nicht so schnell, also wird sie nicht so schnell ersetzen? Ah, nicht so schnell, okay. Unabhängiger. Alles, was mit Handwerk zu tun hat. Alles, was mit Handwerk zu tun hat. Alles, was mit direkter Interaktion mit Menschen, nicht virtueller Interaktion. Ja? Also ich kann auch Ärzte, ganz viele Arztdienstleistungen kann man damit ersetzen, aber nicht das Abtasten, nicht das irgendwo draufdrücken und mal hören, wie sich jetzt das Gelenk anfühlt und so weiter. Ja? Sowas wie Kindergärtner, genauso Altenpflege, ganze sozialen Jobs, die ganzen Reinigungsjobs, die werden so schnell nicht wegfallen. So, und jetzt überlegen wir. Keine Ja, Reinigungsroboter. irgendwann sicherlich humanoide Roboter werden das machen. Zeithorizont 5 bis 10 Jahre. Das, wovon ich spreche, Zeithorizont 1 bis 3 Jahre. Okay. So, jetzt guck dir mal bitte die gesellschaftliche Schere an, die sich da gerade auftut. Ja, also wir sprechen ja zusätzlich noch von den Jobs, die du nicht remote oder teilweise im Homeoffice, ohne dir die Finger schmutzig zu machen, gut bezahlt und hoch angesehen. Von den Jobs, ja, das sind die sind in Gefahr. Aber die anderen sind systemrelevant. Also momentan ersetzt noch niemand die Jobs, die ich gesagt habe. Wobei zum Beispiel, also wir waren im Herbst, letzten Herbst waren wir in Irland, und da habe ich das erste Mal gesehen, ja. Also bei uns ist es immer noch im Supermarkt so, da sind ganz viele Kassen und da sitzt immer eine Person, ne, und kassiert da. Hat meine Tochter auch eine Weile gemacht nach dem Abi, zwischen Abi und Studium. Und dort ist es halt so, da sind ganz viele Selbstscannerkassen oder eine große Selbstscannerkasse und da sitzt noch eine Person an der Kasse für irgendwelche Fälle, die, ja. Ja, am Anfang sind wir da noch durchgegangen, ja, und dann haben wir gedacht, jetzt probieren wir das auch mal mit der Selbstscannerkasse und war ganz wunderbar, ne? Und kaum waren wir zurück, also zuerst hatte ich es, glaube ich, bei IKEA oder irgendwo gesehen. Und kaum waren wir zurück. Jetzt innerhalb dieses Jahres gibt es jetzt in nahezu jedem größeren Supermarkt bei uns auch eine Selbstscannerkasse und immer noch viele andere. Aber ich gehe mal davon aus, das wird einfach Stück für Stück, wird halt die Selbstscannerkasse größer oder mehrere und das andere wird auch bis auf einen Job. Also auch die Kassiererin, ja, fällt halt weg. Ja? Also auch so ein simple Job Ja, und aber ganz ehrlich, Oliver, hättest du denn erwartet, also wenn ich dich vor 5 Jahren gefragt hätte, wessen Job fällt als erster weg? Die naja, da Kassiererin hätte ich nicht gesagt, die Anwälte, ja. oder der Social Media Autor? Wobei, Moment, als mein Sohn, der hat ungefähr vor, wann hat der, 2019, hat er angefangen, Jura zu studieren, ja. Und da hat ihm schon eigentlich jeder gesagt, das fällt alles mal durch KI weg, weil da gab es natürlich schon diese ganzen Bußgeldbots und Straßenverkehrs- Irgendwas, Bots und Ja, aber das ist ja Flugrückzahl. keine KI. Das war ja keine KI damals. Das waren ja Ja, so also Schwachstrom-KI. standardisierte Anwaltdienstleistungen, die du Ja. wo du quasi einen Knopf drückst und dann kommt das passende Aber an der Automatisierung. Das ist ja nicht KI, ne? also schon 2018, 2019 haben ihm aber x Leute gesagt, würde ich nicht studieren, weil bla. Ja, also ich Ja, glaube, gut. manche Also dann Leute nehmen wir den wissen. Anwalt nicht, weil der Anwalt hat, also der Anwalt ist ein Stück weit damals schon prädestiniert gewesen, weil er Ja. hat einen Katalog, aus dem wählt Ja, er hat, er, und ja. daraus wählt er das Richtige, um das zu schreiben. Ja, So, ist dann nehmen wir relativ aber simpel. den Musiker oder den Kreativautor. Ne? Also, Ja, also das nicht. Ja. ich hätte damals gewettet, es ist die Kassiererin oder der Kassierer, weil es Ja. gab damals schon diese Kassen zum Selbsteinscannen. Und Ja. wenn du heute zum Decathlon oder so gehst, ja, dann legst du das nur auf die eine Seite und plupp, musst gar nicht mehr drüber ziehen. Das wird auch, das kommt, ja, aber das ist ja ein Stück weit noch eine klassische Digitalisierung. Das ist ja keine KI, die dahinter ist. Na, die KI würde wahrscheinlich aus dem Verhalten, wie du dich bewegst in dem Laden, und was sie von den letzten Besuchen weiß, würde sie dir ungefähr sagen, was du heute kaufst und wie viel du zahlen musst. Ne? Aber das ist ja Digitalisierung, Automatisierung, und das andere ist ja wirklich eine künstliche Intelligenz, die menschliche Jobs ersetzt, wo viel Kombinatorik, Wissen, Intuition, wo solche Dinge zusammenkommen. Ja. Und wir haben heute noch keine Ja. selbstfahrenden Autos. Ja, Und und du hast ja jetzt die Tage hast du bei LinkedIn, glaube ich, in einem Kommentar eben geschrieben, dass 50% aller Jobs da entsprechend betroffen sind. Am Anfang von unserem Gespräch war ich da noch nicht so überzeugt. Jetzt, wo du halt sagst, ja, okay, es geht halt auf alle, ne? Also es geht nicht nur auf die Handarbeiter, es geht nicht nur auf die Kopfarbeiter, sondern es geht auf alle. Jetzt aber die blöde Frage, okay, ich weiß, da bist du jetzt nicht zuständig, aber was sollen denn, also was machen denn die Texter, die ihr vorher also beschäftigt hättet, oder was werden die ganzen Leute, die jetzt nicht in diese ganzen Nischen, die also machen die alle eine Schreinerlehre, sage ich jetzt mal, oder was? Wie lösen wir das? Weil das wird ja dann, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren, wenn wir mal den Horizont nehmen, wird es ja verhältnismäßig garstig dann. Ja, technische Revolutionen wieder aus der Betrachtung eines Historikers sind immer garstig. Sind immer sehr garstig verlaufen. Und ich halte es auch für eine Illusion, heute zu glauben, das kriegen wir schon irgendwie aufgefangen. Ne? Das kriegen wir vielleicht aufgefangen, indem wir noch mehr Geld drucken und den Sozialstaat noch dicker machen. Aber das glaube ich ein Stück weit nicht. Also wir haben ja heute schon das Problem, dass alle Handarbeiter, also Handarbeiter, dass die Jobs kaum mehr jemand machen will, dass die Jobs nicht gut bezahlt sind und dass du teilweise sehr lange darauf warten musst, bis so eine Dienstleistung dir erbracht wird. Und wir haben auf der anderen Seite den Trend dazu, dann bin ich lieber Kopfarbeiter, gesellschaftlich anerkannt, werde gut bezahlt. So, und das wird sich ein Stück weit meiner Meinung nach verschieben. Also ich rechne damit, dass Handwerk in jeder Art, also von Landwirtschaft bis Schreinerei, vom Klempner bis zum Elektriker, dass das wieder goldeneren Boden hat, ein Stück weit. Und dass es sich auch lohnt, dort wieder tätig zu sein. Also du musst ja einfach mal ganz, das sind wirklich gesellschaftliche Themen, ja. Wenn ich heute mit Freunden rede und sage, was ist denn, wie läuft es denn in der Schule bei deiner Tochter? Ja? Die, also um Gottes Willen, die muss Abitur machen. Ja? Ich prügel die notfalls auf, weil sobald die kein Abitur macht, ist sie im gesellschaftlichen Abseits. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, dass jemand ein Handwerk machen könnte. Und das muss sich und wird sich meiner Meinung nach ändern. Also ich glaube, dass verschiedene Berufe eine gesellschaftliche Anerkennung wieder zurückerhalten werden und auch wieder eine finanzielle Anerkennung zurückerhalten werden und dass auf der anderen Seite viele Berufe verschwinden werden, die jetzt in den letzten 15, 20 Jahren brutal geboomt haben. Ja, wenn du irgendwo gesagt hast, ja, ich bin SEO-Experte, dann hast du über 100.000 Euro nach Hause getragen und hattest dazu war es noch, boah, der macht da sowas in Technologie, ne? Ganz toll. Das wird sich meiner Meinung nach ändern. Und ich halte es für eine Illusion, dass die Leute, dass man sagt, ja, also die Jobs fallen zwar weg, aber wenn die jetzt alle super mit KI umgehen können und jetzt zu KI-Experten umgeschult werden, sind die ja gar nicht arbeitslos. Nein, das stimmt nicht. Also ich kann zwei Beispiele aus der Geschichte nicht. Eins, das du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Ne? Also so, wenn du in den Nuller, Zehner, 20er Jahren in ein Restaurant gekommen bist, da waren Musiker, die haben da Musik gemacht. Die haben da Instrumente gespielt und haben die Leute dabei unterhalten. Nur haben sie noch Instrumente gespielt. So, die sind die ersten, die rausgeflogen sind, als der Tonfilm kam, 31. Das Radio kam und dann später und parallel dazu, ein bisschen früher noch, der Schallplatte und dann später. Da gab es keine Musik, die haben keinen Job mehr gehabt. Punkt. Ja, und das Es ist gab noch Musiker, so wie es noch Pferde gibt, ja, aber es gibt richtig, halt. aber 90% eben nicht. Die Pferde sind das andere Beispiel. Ich habe, glaube, in dem Post ging es tatsächlich auch um Pferde. Ja? Also du kannst dem Pferd sagen, ja, du lern Traktor fahren oder Dampfmaschine, dann brauchst du nicht. Nein, das stimmt, das ist nicht der Fall. Und Ja. die Pferde waren nicht effizient genug. Und die Ah. KI ist brutal effizient. Wenn wir weiter auch in dem gleichen Wirtschaftssystem, in dem gleichen Pace gehen wollen, dann ist das einfach, geht es weiterhin um Effizienz. Ne? Also du kannst dann sagen, ja, dann werden alle kreativ und jeder wird irgendwie dann zu Hause seine Erfüllung finden, indem er irgendwelche Bilder malt. Also in den Science-Fictions, also jetzt bei Asimov oder so, in dieser Robotergesellschaft ist es ja so, da gibt es dann halt die Leute, die liegen eigentlich nur noch im Liegestuhl in der Sonne, ja, und lassen sich die Drinks servieren und machen irgendwie sonst gar nichts mehr. Da gibt es auch irgend so einen abgedrehten UFO-Heini, der irgendwie angeblich ein UFO gesehen hat, der den sogenannten Paradiesmus ausruft. Also der sagt dann, die Roboter und die KI, die machen dann alles für uns und wir müssen eigentlich nur noch die Beine hochlegen, weil es uns ganz super geht. Du würdest eher sagen, wir stehen alle mit dem Hammer und der Säge irgendwo in der Werkstatt, in der Werkstatt oder studieren alle Medizin und legen Hand auf, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also ja, Also also interessant, ja. ich habe ehrlich gesagt auch noch kein ganz klares Ja, Bild von der klar. Sache. Ich habe verschiedene Optionen, spiele ich in meinem Kopf durch. Also das, was du, dieses, dieser paralysische Zustand funktioniert nicht in dem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Ne? Weil irgendjemand muss ja für den Konsum bezahlen. Und wenn, Ja. jetzt kannst du sagen, okay, jeder kriegt den gleichen. Bedingungsloses Grundeinkommen, 10.000 Franken pro Monat und ja. Genau, Und die Wertschöpfung wird von den Robotern und KIs genau, erwirtschaftet und auf die aber zahlst du. wir wissen ja, dass sozialistische Systeme in der Regel daran gescheitert sind, dass die Leute eben nicht jeder genau das Gleiche haben Ja. wollten. Und das ist ja nur ein Stück weit, liegt das ja in der also im Grundwesen des Menschen, dass es immer um den Erhalt der eigenen Familie und des eigenen, also um den eigenen Vorteil quasi, um den individuellen Vorteil. Wenn wir sagen, wir schaffen das komplett von allem Liberalismus und Kapitalismus und Individualismus wegzugehen und zu einer rein kommunitaristischen Gesellschaft also zu gehen, wo jeder happy in seinem Liegestuhl sitzt mit 10.000 und nicht der eine sagt, ich hätte aber lieber gerne 20, dann kannst du die Utopie nehmen. Also was ich mir im anderen Fall noch durchspiele, ist, ich halte so eine im weitesten Sinne Matrix-Realität, wo die Leute also einen großen Teil ihres Lebens virtuell verbringen. Ich meine, das ist ja heute ganz ehrlich gesagt auch schon der Fall. Ich sitze in meinem Büro, du sitzt in deinem Büro oder wo auch immer du sitzt, Ja, ja, also und du sitzt in der Kneipe und starrst 3 Stunden auf dein Handy, kriegst von der Umgebung nichts mit. Ja, das ist ein Stück weit schon Abtauchen in ja. eine virtuelle Realität. Also, dass dadurch natürlich viele Dinge einfach wegfallen, ja, indem du rein virtuell lebst, musst du nicht mehr, also wirst du wahrscheinlich auch anders essen und nicht mehr reisen und vielleicht auch brauchst du auch gar nicht mehr zu arbeiten, das hast du gar nicht mehr, das gar nicht mehr in deinem Mindset drin, weil du irgendwo in einer anderen Sphäre sozusagen unterwegs bist. Also das wäre jetzt so noch mal so eine dystopische Geschichte. Aber also ich glaube, wir sind am Anfang von was, wir stehen immer noch am Anfang von etwas, was so groß und so bedeutsam ist in einer Revolutionstradition, wie wir uns das noch überhaupt nicht vorstellen können. Denkt nochmal, bitte, denkt nochmal an diese Entwicklungsschritte 3,5 zu 4, 4, 5, 5 und das in einer sehr, sehr kurzen Zeit, wo du denkst so, what? Wie geht das? Wie geht das so schnell in dieser Perfektion? Ja, es wird jetzt irgendwann Ja. mal so ein bisschen so ein Tal der Tränen geben. Angeblich gibt es ja jetzt ein Plateau, oder? Also, aber wer weiß. Ja. Es wird eben so ein Plateau, wo alle dann sagen, ja, es ist doch nur, vielleicht geht wieder vorbei, vielleicht doch nur ein Hype. Und guck mal, jetzt kriegt es nicht mehr Trainingsdaten oder jetzt wird jetzt mit sich selber gefüttert. Aber ich meine, ganz ehrlich, viele von uns wünschen sich doch auch inzwischen zu sagen, Mensch, triff doch eine Entscheidung einfach mal rational und analytisch. Und nicht Interessengruppen müssen wir jetzt noch irgendwie politisch zusammenbringen. Also, weißt du, ich glaube, dass wir gar nicht so weit weg sind, an mancher Stelle zu sagen, wenn wir die Egos und die Emotionalitäten teilweise weglassen und eine KI Dinge entscheiden lassen, kommt vermutlich an mancher Stelle was Besseres raus, ne? Und das wird der erste Schritt sein, diese Erkenntnis wird der erste Schritt sein, um der KI noch mehr Macht zu geben. Also gut, also wir könnten jetzt die Politiker ersetzen. Wie wäre es, wenn wir die CEOs und die Investoren ersetzen? Also, ich würde mal behaupten, auf der Investorenseite läuft schon extrem viel. Also, weiß ich natürlich relativ gut aus meiner Blase, läuft schon sehr, sehr viel über KI-Analyse. Also, Ja. du triffst keine Investmententscheidung ohne Aber dann könnte man ja den Entscheider auch noch einsparen, oder? jetzt auf der CEO-Seite läuft inzwischen sicherlich auch vieles nicht mehr, ohne dass da sich viel in den Dialog gegangen wird. Gleichzeitig muss man einfach auch sagen, aber auch aus der Erfahrung mit bestimmt 150 Startups, hier brauchst du teilweise auch bewusste Irrationalismen. Hier brauchst du teilweise große Egos. Hier brauchst du das komplette Querdenken und das rücksichtslose, wir machen das jetzt einfach, damit du gar nicht so berechenbar bist und dass du, also zum Um zu disruptieren, brauchst du manchmal mehr als eine KI. Aber um zu skalieren, ja, also um wirklich deinen Prozess effizienter zu gestalten, dann da wird und deshalb glaube ich nicht im Top-Management, ich glaube ganz viel im Mid-Management kannst du ganz starke Effizienzgewinne machen und auf der Workforce-Ebene natürlich auch. Ja. Also ich kann es dir ja von also durch die technologische Veränderung hier bei uns bestimmt 4, 5 Leute unterm Strich einsparen. Von wie Ja. vielen? Also wir haben unterschiedliche Effizienzschnitte gemacht. Also wir waren mal bei 25 und jetzt bei 12. Ja. Und haben aber einen. Das läuft teilweise sogar besser. mit weniger Leuten, Ja, ne? klar, Mit weil du weniger, weniger weniger abhängig. Also Leuten. letzte Frage vielleicht noch für den Endspurt. Was ja auch häufig als gesehen wird sowohl zum Beispiel bei den Entwicklern, also IT-Programme entwickeln und so weiter, als auch jetzt so wie du sagst, bei manchen anderen Bereichen, könnte man sagen, okay, wenn wir jetzt die Juniors einsparen, wenn wir die Anfänger einsparen, ja, also so wie du sagst, der Wald- und Wiesenanwalt, ja, den sparen wir weg oder den Junior-Texter oder irgendwie sowas. Wo kommen irgendwann die Staranwälte und die Senior-Texter her oder die Senior-Kreativen her, die dann die KIs beaufsichtigen und sagen, das ist wirklich gut und das ist taugt nichts. Also wenn wir sozusagen ein bestimmtes Level einsparen, weil wir das noch abbilden können, wie lernen dann die Leute? Also wir sparen meiner Meinung nach nicht die Junioren ein, sondern wir werden die mittelmäßigen Senioren erstmal einsparen. Ja, also wenn ich rein Texter geblieben wäre, würde ich mich heute einsparen. Ja, ich war zwar vielleicht ein guter Texter, aber ich brauch mich nicht mehr. Es reicht von mir einigermaßen guter Junior, mich zu ersetzen als Texter. 100%. Und ich sehe eher diesen Bereich diesen Bereich in Gefahr. Und ja, wie trainiert man das? Die KI gibt dir inzwischen ja selber die perfekten Tipps, wie man macht die Varianten. Und da brauchst du vielleicht dann eben auch frische Querdenker, die KI dann noch weiter challengen, aber die kommen in der Regel nicht aus denen, die den Job schon 30 Jahre machen. Also es wird Ne? den Quereinstieg auch erleichtern in bestimmte Bereiche, oder? Ja, den kann, also ich meine, es gab, wir sind ja in einer Ära der Quereinsteiger seit 30 Jahren. Sowieso, ja. Also wo du quasi vom Kellner zum SEO-Experten werden kannst in Ja, kurzer also Zeit. weder du Ja, machst, was du studiert hast, noch ich mache, was ich studiert habe. bei mir ist Also das im Glück, engeren dass ich Sinne. ganz gut die Dots miteinander verbinden kann und dass ich mich freue, dass ich das studiert habe, weil das mir heute in vielen Dingen, ob das ist Technologie oder Investment oder eben auch gesellschaftlichen Fragen, weil mir das wirklich viel bringt. Aber ja, du kannst dich entwickeln schneller denn je. Und wenn du der KI sagst, bring mir das bei, dann bringt dir das vermutlich in einem Crashkurs in 2 Wochen bei, wofür du früher ein Jahr studieren hast müssen oder Fernstudium oder ein Fernkurs oder sowas gemacht wird. Also ich sehe halt auch leider immer häufiger so diese. Ich mache das seit 30 Jahren und eigentlich möchte ich es auch gar nicht anders machen und ich vertraue dem auch nicht. So. Und das trifft es halt leider als erstes. Und deshalb Also es ist ist immerhin beruhigend für die Junioren jetzt mal, ne? Also auch nicht für die ganz, also ja, wenn sie open-minded und wenn sie Bock haben, was zu lernen, und das ist ja nur wieder etwas, was auch ein Stück weit verloren gegangen ist. Du hast eine sehr verschulte Schule, ja, die immer noch sehr traditionell lehrt. Du hast ein sehr verschultes Studium. Das ist schlimmer als alles andere aus meiner Sicht, Ja, ja. ich habe ja 2,5 Jahre eine Professur gehabt. Ich weiß ja, wie wenig kreativ da gearbeitet wird und wie wenig über die Grenzen hinausgeschaut wird und wie viele klare Strukturen du da vorgegeben hast und auch wie schnell dieses Studium vorbei ist. So, ich glaube, dass das eher eine der maßgeblichen Kompetenzen der Zukunft sein wird. Diese Veränderungsbereitschaft, die Neugier, die Lust, sich mal in Sachen schnell einzuarbeiten, mal quer drüber zu denken, auch mal versuchen, eine eigene These zu spinnen und die mit sich selber zu challengen oder von mir aus auch mit der KI zu challengen. Ja. Und das werden Kompetenzen der Zukunft sein. Neben dem von mir jetzt schon mehrfach gepredigten Handwerk, Ja, über das ich mich noch. also wir können wieder sagen, es ist mal wieder ein Mindset-Thema, ne? abschließend. Ja, also dass man einfach bisschen out of the box, bisschen Querdenken kann man vielleicht so langsam mal wieder benutzen. Ja, nennen die anderen ja dann Flachdenker. Aber ja, also ich glaube, Aber es wird auf jeden Fall blutig. Schau, das sieht man hier eigentlich auch schon ganz gut. ja, Es wird also eine blutige Nummer. es ist das Helferlein, aber es Sehr Zauberlehrling. holt sich eine blutige Stirn. Ja. Also wir müssen dann in 5 Jahren noch mal quatschen, spätestens. Nicht so lange. Ja. Oder vorher über UX und Bewertungen. Da hatte ich übrigens auch ganz abschließend jemand von Holiday Check. Da gab es so ein eigentlich Entwicklertreffen in Konstanz und da war ich 2, 3 Mal. Und der hatte schon erzählt, wie sie mit KI die Sentimentanalysen in den Kommentaren oder in den Bewertungen machen. Ja. Und da erkennen können, wie insgesamt das Sentiment und irgendwie Ironie und weiß der Geier was. Also das war kürzlich, ich werde nachher, mach's absichtlich mal wieder. Ich habe so einen ironischen Abschluss, ja. Und YouTube transkribiert es dann, ja, und dann lasse ich das die KI zusammenfassen. Und da hat die KI erkannt, dass das, was ich da gesagt habe, dass ich das ironisch gemeint habe. Und da habe ich dann gedacht, okay, das war eine echte Leistung aus meiner Sicht. Ja, weil nicht jeder leider meine Ironie manchmal erkennt. Ja. Und dann sagt, Ja, nicht aber mal Oliver, schon. geht doch gar nicht. Axel, vielen, vielen Dank. Das war inspirierend. Ich weiß noch nicht, was ich in die Überschrift schreibe. Das müssen wir uns noch ausdenken. Aber Gegenwart und Zukunft von KI vielleicht. Irgendwie so. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Also halt, nee, bevor ich das sage, bitte denkt dran, ne? Auf der Plattform eurer Wahl gebt uns 2 Daumen nach oben oder 6 Sterne. Wenn nur ein Daumen geht oder nur 5 Sterne, Klammer auf, das war die ironische Passage, Klammer zu, dann gebt uns bitte das. Weil wenn ihr bis hierher gehört habt, muss es ja super gewesen sein. Dann, liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Ciao.